Produktion Deutschlandradio Kultur 2015. Ost-West im Krimi-Doppelpack heißt es wieder am nächsten Montag. In den beiden Produktionen aus den Jahren 1987 und 89, die Clarisse Cosset wie immer auf charmante Weise präsentieren wird, geht es um Kunst. Kunst auf dem Theater und um kostbare Gemälde und natürlich um kriminelle Verwicklungen. Die gibt es genug, wenn nach einer Theatervorstellung eine Schauspielerin tot auf der Bühne liegt und wenn Gemälde im Wert von 9 Millionen Francs geraubt werden. Ost-West im Krimi-Doppelpack Nummer 19 wird uns wieder einmal nach Frankreich führen. Am nächsten Montag, das ist der 27. Juni um 21.30 Uhr. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt bleibt uns noch Zeit für ein musikalisches Geräusch. Ein Stück aus unserer Reihe Sonorisationen. Hören Sie nun, wie das Klima im westlichen Nordamerika klingt.